Keine Verfassungsordnung, die die Unteilbarkeit der Menschenrechte nicht anerkennt oder aufgrund von Willkür Einzelnen oder Gruppen diese sogar bewusst aberkennt, kann als Ordnung der Freiheit auf Dauer Bestand haben. Sie ist mit einer Ursünde, einer inneren Inkonsistenz infiziert, die sie langsam, aber sicher von innen aushöhlt und zerfrisst, bis ihr Kadaver nur noch die Karikatur einer freien Gesellschaftsordnung darstellt. Das ist genau das, was sich in unserer halbfreien Gesellschaftsordnung in den letzten Jahren vollzogen hat und was jetzt mit dem Kollaps der westlichen Demokratien und Republiken einem vorläufigen Höhepunkt entgegenstrebt. Wer die ungeborenen Kinder eines Volkes auf dem satanischen Altar des Egoismus opfert, der opfert in Wahrheit auch die eigene Freiheit. Der Weg in die Sklaverei ist der Preis und die Strafe für dieses Menschenopfer. Daher muss eine freiheitliche Verfassung das Recht auf Leben und körperliche Unversehrtheit auch des ungeborenen Menschen festschreiben, so unbequem und missliebig dies für die vorherrschenden hedonistischen Strömungen der Gesellschaft auch sein mag. Deswegen noch einmal der Hinweis auf meinen Vorschlag für Artikel 3. Jeder Mensch hat von Zeugung an das Recht auf Leben und körperliche Unversehrtheit. Der Staat hat allen Menschen den gleichen Schutz des Gesetzes zu garantieren. Die Familie als Atom der Gesellschaft. Über die entscheidende Funktion der Familie zur Motivation des Einzelnen, zur Perpetuierung der Gesellschaft, ihre Wechselwirkung mit dem generationenübergreifenden Konzept des Eigentums wurde in diesem Hörbuch bereits ausführlich gesprochen. Ohne traditionelle Familie kann kein freies Staatswesen gedeihen. Es genügt für ihren Schutz aber nicht, dies als Allgemeinplatz festzustellen, wie unser Grundgesetz dies tut. Es ist vielmehr eine zwingende Notwendigkeit, die verletzbaren Flanken zu schließen, die den sozialistisch-nihilistischen Angriff auf die Substanz der Familie so erfolgreich gemacht haben. Hierzu gehören erstens die Abgrenzung der zur Intergenerationalität befähigten heterosexuellen Ehe von anderen zulässigen und im Sinne freier Entscheidung von Menschen gewählten Formen des Zusammenlebens. Zweitens die Integrität der Familie gegenüber der Zudringlichkeit des Staates. Drittens die Klarheit der auf der Biologie gegründeten Definition der Familie und ihrer Bestandteile. Alle diese Elemente sind in den letzten Jahren durch die Angriffe der sozialistisch inspirierten Gender- und LGBTQ-Bewegung ausgehöhlt und beschädigt worden. Deswegen schlage ich folgende Artikel zum Schutz der Familie vor. Artikel 21. Die Ehe und die Familie sind der Kernbaustein der Gesellschaft und des Staates. Sie zu schützen und zu bewahren ist Aufgabe des Staates und des Rechts. Artikel 22. Die Ehe besteht aus einem Mann und einer Frau. Polygamie und Bigamie sind verboten. Artikel 23. Andere Formen des partnerschaftlichen Zusammenlebens sind zulässig, konstituieren jedoch keine Ehe und dürfen vor dem Gesetz auch nicht als Ehe behandelt werden. Der Gesetzgeber hat die Möglichkeit, solche Formen des Zusammenlebens zu institutionalisieren und ihnen eine andere Bezeichnung zuzuordnen. Artikel 24. Ausschließlich die Ehe begründet eine Familie und dient auch der Hervorbringung und Erziehung der nächsten Generation. Das Adoptionsrecht ist auf Ehepaare beschränkt.